Thank you. Ich bin jetzt voll Abschieds. Es ist ein langer Todesprozess. Die einzelnen Schichten seiner Persönlichkeit treten auseinander. Das genialische gerät ins Schweben, verliert die zentrierende Bindung. Die gemüthafte und körperliche Materie bleibt verwirrt und führungslos zurück. Der Verstand hält nicht mehr zusammen, zerspringt. Sein Leben ist ein ganz